Einfallstor für Populismus. Bei vielen Bürgern hat sich ein Unmut darüber festgesetzt, dass man sich von seiner Arbeit immer weniger leisten kann. Um auf meine Stadt Köln zurückzukommen: In einer Ende 2018 veröffentlichten Umfrage antworteten die meisten Befragten auf die Frage, was sie als größte Probleme der Stadt empfänden, soziale Ungerechtigkeit. Mehr als jedes fünfte Kind in Köln lebt inzwischen in relativer Armut, also in einer Familie, die monatlich weniger als netto 1.780 Euro pro Kopf zur Verfügung hat. Dabei hat das mit Kommunalpolitik nur wenig zu tun. Vielen Bürgern aber scheinen solche Zuordnungen von Zuständigkeiten zunehmend egal zu sein. Der Frust wächst. Die große Mehrheit der Deutschen empfindet nicht mehr nur niedrige, sondern auch mittlere Einkommen mittlerweile als zu niedrig und als ungerecht. Zwar haben die Bürger offenbar kein Problem damit, dass es teils große Unterschiede in den Einkommen gibt. Was viele aber nicht mehr akzeptieren mögen, ist vielmehr dies: dass es sich oft nicht mehr lohne, sich anzustrengen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Autoren fassten zusammen, warum das auch eine Gefahr für die Demokratie bedeutet. Das Gefühl, dass es insgesamt ungerecht zugeht, ist sowohl für das Engagement am Arbeitsplatz als auch für die politische Teilhabe nicht förderlich. Anders ausgedrückt: Wenn sich der wirtschaftliche Fortschritt derart vom sozialen Fortschritt entkoppelt, wenn also die Wirtschaft wächst und dennoch so viele Leute enttäuscht sind, ist das ein Einfallstor für Populismus. Es liefert einen Teil der Erklärung dafür, warum die AfD im Bundestag sitzt und warum sie auch in so vielen Bundesländern Wahlerfolge feiert. Wer sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass er seine Schäfchen im Trockenen hat, wer enttäuscht ist von der Wirtschaftspolitik seines Landes, wer hilflos zusehen muss, dass ihm das Geld durch die Finger rinnt, und wer sich abstrampelt, ohne dass es am Ende für einen sicheren Lebensstandard reicht, ist ganz einfach empfänglicher für die Versprechen von Populisten. Der Wählerzulauf der AfD und anderer Populisten ließe sich nur stoppen, wenn wir es schaffen, dass der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder stiege. Momentan aber scheint sich unsere Gesellschaft, angetrieben durch einen zunehmend neoliberalen, an den Bedürfnissen sich globalisierender Unternehmen ausgerichteten Arbeitsmarkt, in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen.